Liebe Freunde, fing er an, in dieser Zeit hat mancher von uns zum lieben Gott gebetet, unser täglich Brot gib uns heute. Der Herr hat unser Gebet erhört, er schickt uns Brot. Jeder tue das Seine, dass dieser Tag uns zum Gedeihen anschlage. Was im Einzelnen zu machen ist, wird jeder von seinem Obmann gewahr werden. Eins noch will ich euch sagen, ich sehe unseren Freund aus Ödringen, dem Wolfsbur, unter uns. Ich denke, ihr seid es alle zufrieden, dass er in dieser Sache das Leid in die Hand nimmt. Er wird uns darin wohl gern zu Willen sein. Die Bauern nickten. Eins noch, so schloss der Engelser seine Rede, ich gebe euch zu bedenken, haltet euch genau an die Befehle und seht euch vor, dass die Pferde gesund bleiben. Die meisten werden aus der Nachbarschaft sein. Und nun Gott befohlen. Die Obmänner und Drewes stellten sich um Wulf. Meine Meinung ist die, fing Jasper Winkelmann aus Fuhrberg an, wir müssen sie zwischen uns kriegen, und das geht am besten in den hohen Fuhren vor dem Bruche. Also muss ein Teil abwarten, bis sie vorbei sind, und ein Teil vor ihnen sein, damit sie nicht weg können. Und die anderen müssen rechts und links vom Wege die Begleitmannschaft bilden, und das müssen alles junge Kerle sein, die leise treten und sich schnell hinter dem Gebüsche bergen können. Er machte mit seinem Stocke Striche in den Sand. Seht her, so meine ich das. Hier ist der Zug, das da sind unsere Leute, die hinter ihnen sind, und das da, die vor ihnen sind, und hier sind wir, die wir nebenher gehen. Sobald wir nun mitten in den hohen Fuhren sind, fangen wir an zu tuten und schießen, und ihr da kommt ihnen von oben und unten über den Hals. Natürlich muss bei jedem Haufen einer sein, der sich genau auf das Blasen versteht, damit wir nicht in den Brödel kommen. Die allgemeine Meinung war, dass es so am besten war, und so teilten sich erst die älteren Leute in zwei Abteilungen und zogen ab, und dann die jüngeren. Der Wolfsbauer nahm die eine Seite nach dem Bruche zu, weil er da am besten Bescheid wusste. Erst gingen sie alle auf einen Haufen und redeten halblaut, dann ging einer hinter dem anderen und das Reden hörte auf. Wulf ging voran, neben ihm schlich Tedel, hinter ihm kam Klaus Hennecke. Das Wetter war günstig. Die Sonne hatte den Erdboden ausgetrocknet, aber noch nicht so, dass alle Braken unter den Füßen knackten. Der Wind hatte sich gelegt und die Luft war hellhörig. Wenn irgendwo ein Specht arbeitete oder ein Vogel in dem trockenen Laube krispelte, so konnte man das weithin hören. Harm hatte sich auf einen Wurfboden gesetzt und rauchte vor sich hin. In den Fuhren piepten die kleinen Vögel, eine Eichkatze lief von Stamm zu Stamm und die Sonne machte das Brommelbeerkraut so grün, als wäre es Juni. Hennecke saß auf einem alten Stucken, er sah so aus, als ob er eingeschlafen war. Der Knecht stand bolzensteif vor einem Stamme, hatte die Büchse scharf gemacht und drehte langsam den Kopf hin und her, gleich als ob er sich auf Hirsche angestellt hatte. Der Wolfsbauer machte sich gerade eine neue Pfeife zurecht, da prahlte halb rechts der Markwart. Tedel sah dem Bauern einen Augenblick an, drehte aber gleich den Kopf wieder weg. Der Markwart schrie in einem fort und dann meldete ein Specht und zugleich eine Drossel. Der Knecht wippte leise mit dem rechten Fuße, Klaus machte die Augen ein bisschen mehr auf, Harm saß da und rauchte, bloß dass er den Kopf schiefer hielt. Ein Pferd wieherte, eine Peitsche knallte, ein Fluchwort kam hinterher, dann polterten Räder. Harm winkte den Knecht neben sich. »Halt das Horn bereit«, sagte er leise zu ihm. Tedel nahm das Horn zur Hand. »Nicht eher, als bis ich es sage«, flüsterte ihm der Bauer ins Ohr. Der Knecht nickte. »Hü«, ging es vor ihnen noch einmal, »hü«, ein Pferd prustete, ein Mann schneuzte sich. Jetzt kamen die ersten sechs Mann zu Fuß, die Büchsen fertig zum Schuss, in einem fort die Köpfe von rechts nach links drehend. Ab und zu blieben sie stehen, redeten halblaut. Harm hörte, was der eine sagte. »Verdamm ich noch mal, ist das hier ein Sauweg, wenn wir hier man zuerst raus wären!« Der Bauer lachte hinter seinem Gesichte und dachte, »Ja, wenn!« Drei Reiter kamen hinterher. »Schöne Pferde«, dachte Wulf. Der zweite Wagen kam, wieder ein paar Mann zu Fuß, dahinter ein Reiter, ein langer, dünner Kerl mit einem ganz kleinen Kopf. Der Bauer stand auf und zitterte am ganzen Leibe. Aber der Mann hatte eine tiefe Stimme, also war er es nicht. Noch ein Wagen kam an und noch einer und immer mehr, jetzt der letzte. Harm wollte schon dem Knecht zurufen, dass er blasen sollte, da hörte er noch einen Wagen poltern. Er machte sich fertig. Hinter dem Wagen ritt ein dicker Mann, der einen weißen spitzen Kragen umhatte, der ihm bis über die Schultern hing. Er hatte eine rote Nase und ein doppeltes Kinn und sah verdrießlich aus. »Das dicke Ende kommt allemal hinterher«, dachte der Bauer und schoss. Der Rotschimmel machte einen Satz und warf den Mann ab. »Jetzt kannst du blasen, Tedel«, flüsterte Wulf, »aber Deckung nehmen.« Der Knecht stellte sich hinter den Wurfboden und legte los. »Tire tut! Tire tut! Tire tut!« ging es. Dann aber nahm Tedel seine Büchse und lief schnell nach vorne, zielte lange und so wie er drückte, sah er zurück und lachte, lud aber gleich wieder. »Tire tut!« kam es von unten her und überall knallte es. Ab und zu hörte man einen Fluch und einen Schrei und dazwischen ein kurzes Lachen und oben fiel ein Schuss und nun wieder unten einer. Dann kam ein Mann angeritten, kreideweiß im Gesichte. Er blieb, so wie Tedel geschossen hatte, erst noch eine Weile sitzen, bis er zur Seite fiel und das Pferd schleppte ihn durch den Dreck. Hinter ihm her kam ein anderer angehinkt, hielt sich am Kopf. Harm wartete, bis er auf 3 Schritt heran war, hielt ihm die Pistole entgegen und schoss ihn nieder. Die Schüsse fielen spärlicher, das Fluchen und Schreien hatte aufgehört. »Ich glaube, wir sind damit durch«, rief Wulf dem Jungen zu. Der nickte. »Wollen noch eine Weile warten«, meinte der Bauer. Tedel lud die Büchsen und die Pistolen, derweil der andere sich die Pfeife stopfte und anbrannte. »Nun kannst du loslegen«, rief er ihm zu. »Allut, allut«, blies Tedel. Nach einer Weile kam von unten die Antwort. »Is allut!« Der Bauer nahm seine Büchse und ging auf den Knüppeldamm. Überall kamen Bauern aus den Fuhren, alle nickten Harm zu. Das ging wie geschmiert. Er nickte, »Fangt man erst mit die ledigen Pferde ein, das andere läuft uns nicht weg«, sagte er, und alle lachten, aber sie machten lange Gesichter, als er befahl, »und jetzt müssen wir sie erst beiroden und die Wagen in den Busch fahren. Das Bargeld und die Wertsachen gehen an Drewes, der soll das Austeilen machen.« »Und wem ein Pferd genommen ist in dieser Zeit, der kommt an erster Stelle. Für mich lasst eine gute Büchse übrig, Bargeld will ich nicht haben.« Er sah alle an, die da herumstanden. »Seid ihr auch alle heil geblieben?« Einer rief, »Ja, bloß Fiefken Ludolf ist ein bisschen zur Ader gelassen. Na, der hat ja auch mehr Blut, wie er als Junggeselle brauchen kann.« Alle lachten lauthals los. Sie hatten 26 Pferde, einen Wagen voll Wurst und Schinken und 11 Wagen mit Hafer, Mehl und Brot, ungerechnet das Bargeld, die Kleider und die Waffen gefangen. Ein junger Kerl schrie los, »Kinder, wer gibt auf das Geschäft eins aus?« Alle lachten und Harm rief, »Drewes und ich, nicht wahr, Drewes?« Er tat so, als ob er lachen wollte. »Ist auch wahr«, rief der Wolfsbauer, »immer kann man nicht arbeiten. Heute Abend ist es zu spät.« »Und wir haben noch allerhand vor, und viele von uns haben einen weiten Weg, aber morgen sollen sich die Junggesellen, soweit sie abkommen können, im Engelser Kruge treffen und ihre Mädchen mitbringen, aber die Gewehre auch. Und beim nächsten Male kommen die anderen dran, die morgen zu Hause bleiben müssen. Und nun, Hille«, trieb er, »man darf morgen hier nicht sehen, was sich begeben hat. Die Wagen müssen in den Busch, und was sonst da liegt, muss unter die Erde.« »Auf Schweineschlachten kommt Reine machen.« Wieder lachte alles und ging fröhlich an das Werk. Eine Stunde später, als der Mond herauskam, sah der Knüppeldamm so blank aus wie am Morgen. Am anderen Nachmittag traf sich das junge Volk in Engensen im Kruge und tanzte, dass die Dele donnerte, aber der Wulfsbauer sorgte dafür, dass nicht zu viel getrunken wurde und dass rund um den Krug und nach allen Richtungen um das Dorf Wachtposten standen. Er selber stand an der großen Türe und sah zu, rauchte und trank ab und zu einen Schluck Bier aus dem Kruge, den er neben sich stehen hatte. Ein Mädchen fiel ihm auf. Sie mochte knapp 18 Jahre alt sein, hatte ein Gesicht wie Milch und Blut, Haare wie Haferstroh und war wie eine Tanne gewachsen. Sie tanzte mit einem langen, dünnen Bauernsohn, der ein Gesicht hatte wie ein Pott voll Mäuse. Ein jedes Mal, wenn sie an Harm vorbeitanzte, sah sie ihn an, als wolle sie ihm ihr Herz vor die Füße legen. Es war Drewes 2. Tochter Wieschen, hörte er, von der man sagte, sie sei rein wie Nesselkraut, und mehr als einer von den Jungen im Dorfe hatte ein dickes Maul mitgenommen, wenn er einen Süßen von ihr haben wollte. Als ein neuer Tanz gespielt wurde, tanzte sie bloß einmal rund, und als sie bei dem Ödringer war, machte sie sich vor ihrem Tänzer los und sagte, »Nu kann ich nicht mehr. Himmel, was habe ich für'n Durst?« Harm hielt ihr den Krug hin. Sie wurde über und über rot, lachte ihn an und sagte, »Sollst auch bedankt sein.« Er sah an ihr herunter, zeigte mit dem Kopf nach ihrem Tänzer, »Ist das dein Bräutigam?« Sie schüttelte den Kopf, »Nee, ich hab noch keinen.« Und dabei sah sie ihn wieder so an wie vorher. Aber da schrie der Wirt, »Feierabend!« Und mitten im Singen hörte das junge Volk auf. Wieschen gab Harm die Hand und sagte, »Sollst dich mal bei uns sehen lassen, Wolfsbur. Seit Mutter tot ist, wird Vater so wunderlich. Und nun gute Nacht auch und gute Reise.« Harm steckte noch das Bier im Geblüt, als er sich auf den Heuboden hinlegte, und als er beim Einschlafen war, ging ihm immer wieder das Lied im Kopf rund, das die jungen Leute zuletzt gesungen hatten. »Komm um de Mitternacht, komm um Glock ehn, Vaters löbt, Mutters löbt, ich slab allein.«